Bezos. Ich hab ein Date mit Kim Kardashian und J-Lo. An meinem Handgelenk befindet sich ne Dato. Na sag mir, warum sieht dein Kopf aus wie Potatoes? Boom, Chopper Gun. Schatz in deine Crew, renn so weit du kannst. Jeder weiß, wir sind die Überkings im ganzen Land. Frauen folgen mir auf Twitter, ich bin interessant. Ja, die Scheiße stimmt. Girl, ich bin der King. Girl, ich bin ein Pimp. Häng im Strip-Lokal, steck die Scheine in den String. Du hältst dich nun für den deutschen Metro-Boomin, was? Warum steht da Missgeburt, wenn ich dich google, hä? Du denkst wirklich, dass wir miteinander cool sind, ja? Ich lade nach und verpass dir eine Kugel, ho. Täglich vor dem Schlafen sprech ich ein Gebet, dass ein random YouTuber heute pleite geht.